Hör das Interview mit Lukas. Was macht Lukas an seinem Geburtstag? Erzähle. Hör noch einmal und bring die Bilder in die richtige Reihenfolge. Hallo Lukas, heute ist dein großer Tag. Ja, heute ist mein Geburtstag. Und wie alt bist du? 7. So Lukas, was machst du heute alles? Erstmal gehe ich heute in die Schule. Wir schreiben heute einen Test. Dann habe ich noch mein Fußballtraining. Und dann, so gegen 3, gehe ich nach Hause. Da kommen meine Freunde. Deine Freunde? Wer ist das? Sie sind aus meiner Klasse. Und was macht ihr dann zusammen? Ja, zuerst gehen wir alle ins Kino. Da läuft ein Film über Sterne und Planeten. Und dann kommen wir zu uns und machen eine Party in unserem Garten. Es gibt auch eine Geburtstagstorte und ich puste die Kerzen aus. Und dann packe ich die Geschenke aus. Und macht ihr noch etwas nach dem Essen? Ja, wir spielen ein bisschen Computer oder wir sehen fern. Und wann ist die Party vorbei? Um 8. Toll, prima. Dann wünsche ich dir einen schönen Geburtstag und alles Gute und viel Glück. Danke sehr, tschüss.